des Königs. Becher aus Tiefen aufgespült, Ring begehret nach einem Tropfen Rubin, schare sich Wölben für die Wohllust, deshalb Angst und Glaube für sich. Wollt ihr sie mir entführen, hört euch nicht das ganze Land mit Wäldern, Flüssen, Städten und allem Schmuck, den ich hier aufgehäuft. Diese Kette errungen schwer, warum wählt ihr das eine aus? Vereint bleiben wir alles, wie eine Garde, die in meiner Seele ruht. Zurückgebt, ich befehle! Demut bitte ich. Ihr wisst, in eurer Größe wisst ihr alles. Misslungenes Werk, tausendfach schöneres schaff ich, löse es von mir und lege es als ein Geschenk vor euren Thron. Ich hätte inner Marwe, ihr hätt es sterben müssen. Matt ausgesaugt, feucht wir danach verirrt. Wir suchten uns zueinander eilend. Du erkennst mich, wie ich dich. Woher der Flecken, der dich trügt, entstehen den zarten Engels. Wer kommt, um mich zu quälen?